Hallo, liebe Geschwister und sonstige Interessierte. Herzlich willkommen zu dem Thema, was ist die letzte Posaune? Es geht hier um die letzte Posaune aus 1. Korinther 15, 52 im Zusammenhang mit der Entrückung und der Auferstehung. Links sehen wir ein Schofarhorn, das ist das Instrument, was beim Posaunenfest geblasen wird. Und rechts sehen wir den Dr. Arnold Fruchtenbaum, den messianischen Juden, der ein Stück weit uns mit seinem Vortrag hier weiterhelfen wird. Ich habe aus einem Vortrag von ihm, der ungefähr 20 Jahre alt ist, ein Stück herausgeschnitten, wo er sich zu diesem Thema ausführlich äußert. Und ich mache Anmerkungen und wir sehen uns danach noch etwas anderes zusätzlich an. Legen wir los. Let's go back to verse 52. Wir wollen uns noch einmal Vers 52 ansehen. Because this verse is used by some to teach that the church will go through the tribulation. Denn dieser Vers wird von denjenigen, die lehren, dass die Kirche, dass die Gemeinde durch die Trübsalzeit hindurchgehen muss, als Begründung verwendet. It's based on Paul's statement. It happens at the last trump. Denn und zwar nehmen Sie die Aussage des Paulus als Grundlage, dass das bei der letzten Posaune geschehen wird. And those who believe that we go through the tribulation, und diejenigen, die glauben, dass wir durch die Trübsalzeit hindurchgehen, connect the last trump with the seventh trumpet of the book of Revelation, ziehen hier eine Verbindung von der letzten Posaune mit der siebten Posaune in Offenbarung. And therefore conclude the rapture happens at the end of the tribulation. Und ziehen und schlussfolgern daraus, dass die Entrückung am Ende der Trübsalzeit stattfinden muss. Because in their view the seven trumpets sounds at the end. Denn nach ihrer Ansicht wird die siebte Posaune am Ende ertönen. But those who believe the rapture will happen in the middle of the tribulation use the same argument. Und diejenigen, die glauben, dass die Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit stattfinden wird, gebrauchen das gleiche Argument. They disagree with the others just when the seventh trumpet is sounded. Und ihre Meinung unterscheidet sich von der anderen nur dadurch, dass sie glauben, dass diese letzte Posaune in der Mitte der Trübsalzeit erschallen wird. But they agree that the last trump and the seventh trump are the same sound. Aber sie glauben, dass die letzte Posaune und die siebte Posaune aus Offenbarung ein Ereignis sind. You notice he's very specific. He says that the last trump. Und hier kann man sehen, dass Paulus aber etwas ganz Bestimmtes meint, denn bei der letzten Posaune sagt er. So it's very specific trumpet. Also ist es eine ganz bestimmte Posaune. He does not explain what he means by it. Und Paulus erklärt hier nicht, was er damit meint. It's obvious he expects that the readers would know what he's talking about. Denn er erwartet, dass die Leser wissen, was er damit meint. Now here's what the Corinthians could not do. Aber dazu waren die Korinther nicht in der Lage. When they got this letter from Paul, als sie diesen Brief des Paulus bekamen, and came to verse 52, und dann den Vers 52 lasen, and read about the last trump. Und über die letzte Posaune und diesen lasen über die letzte Posaune. Here's what they could not do. Konnten sie das nicht nachvollziehen, wann das sein wird? They could not ask. Now, what does Paul mean by the last trump? Und they could not. Sie konnten ihn jetzt nicht mehr fragen, was er denn damit eigentlich meint mit dieser letzten Posaune. Then pull out the book of Revelation. Und dann eben das Buch der Offenbarung daneben legen. Turn to chapter 11. Das Kapitel 11 aufschlagen. And say, this must be what Paul meant by the last trump. Und sagen, ja, das muss das sein, was Paulus unter der letzten Posaune versteht. They couldn't do that. Sie konnten das ja nicht machen. Revelation was not written yet. Denn die Offenbarung war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben. It won't be for at least 30 more years. Und sie wurde ja erst viele Jahre später geschrieben. And yet he expects them to know what he's talking about. Und trotzdem erwartet aber Paulus hier, dass die Gemeinde weiß, worüber er spricht. Now from the book of Acts, in der Apostelgeschichte, we know that he couldn't spend enough time in Thessalonica to teach the whole counsel of God. In der Apostelgeschichte wird uns mitgeteilt, dass Paulus nicht genug Zeit in Korinth verbringen konnte, um ihnen der Gemeinde alles beizubringen. Because persecution broke out and he had to leave early. Denn in Korinth brach eine Verfolgung aus und er musste vorzeitig die Stadt verlassen. So many questions remained unanswered. Und so blieben viele Fragen unbeantwortet. And 1st and 2nd Thessalonians are written to answer those questions. Und der 1. und 2. Thessalonicher Brief wurden dann geschrieben, um diese noch unbeantworteten Fragen zu beantworten. In Corinth he did have enough time to spend to teach them the whole counsel of God. Und in Korinth hatte er einfach nicht genug Zeit, um der Gemeinde den ganzen Ratschluss Gottes beizubringen. Among the teachings had to do with how Jesus fulfills the feast of Leviticus 23. Und eine seiner Lehren hatte auch etwas damit zu tun, wie Jesus kam, um das Fest in 3. Mose 23 zu erfüllen. For example, in chapter 5. First Corinthians. Denn zum Beispiel sagt er im 5. Kapitel, Verses 6 and 7, in den Versen 6 und 7, he connected Jesus with the feast of Passover. Dort zieht er eine Verbindung zwischen Jesus und dem Passafest. Then in verse 8, und im Vers 8, he connected Jesus with the feast of unleavened bread. Zieht er eine Verbindung zwischen Jesus und dem Fest der ungesäuerten Brote. In chapters 11 through 14, in den Kapiteln 11 bis 14, he connects the program with the feast of weeks. The feast of weeks, Pentecost. Chapters 11 through 14. Yeah. In den Kapiteln 11 bis 14 zieht er eine Verbindung zwischen dem Evangelium und dem Wochenfest. Early in chapter 15. Und am Anfang des 15. Kapitels. Verses 20 to 23. In den Versen 20 bis 23. He connected Jesus with the feast of the first fruits. Im 15. Kapitel, 1. Korinther. Wir sind immer noch im 1. Korintherbrief. Verses 20 to 23. In den Versen 20 bis 23. He connected Jesus with the feast of the first fruits. Zieht er eine Verbindung zwischen Jesus und dem Fest der Erstlingsfrüchte. So throughout this book he's been connecting the program of Jesus with the Jewish festivals. Und so zieht er hier in seinem ganzen Brief eine Verbindung zwischen Jesus und den jüdischen Festen. What he does in verse 52 is to do it again. Und im 15. Kapitel, im 52. Vers, macht er das auch. By this time he connects it with the Feast of Trumpets. Denn hier zieht er eine Verbindung mit dem Fest der Posaunen. Now in the observance of the Feast of Trumpets, bei der Feier dieses Festes, in the synagogue service, im Synagogengottesdienst, they make a total of 100 trumpet sounds. Gibt es 100 trumpet gibt sounds. Es 100 Posaunenstöße. The first 99 are of various lengths. Und die ersten 99 Posaunentöne sind unterschiedlich lang. Some are long. Die einen sind lang. Some are short. Die anderen sind kurz. Some are very staccato. Und andere sind fast staccatoartig, also noch kürzer. And the first 99 are a variety of these three types of notes. Und diese ersten 99 haben diesen verschiedenen Rhythmus. When we come to the 100th note, und wenn dann dieser 100. Ton geblasen wird, this is the longest note. Das ist der längste. It's as long as the blower can hold his breath. Und zwar so lange, wie der Bläser in der Lage ist zu blasen. It's called the great trump and the last trump. Und das wird bezeichnet als der große Posaunenton oder der letzte Posaunenton. And when Paul writes about the last trump, und wenn Paulus hier über die letzte Posaune spricht, he's not thinking about the seven trumpet of Revelation. Dann denkt er nicht an diese sieben Posaunen in Offenbarung. No such revelation yet. Denn es gibt ja noch kein Buch der Offenbarung. He's talking about the observance of the Feast of Trumpets in the Jewish observance. Denn er denkt hier an diese, an die Feier dieses Posaunenfestes im im Rahmen des jüdischen Gottesdienstes. In Judaism, the last trump had a specific symbol. Und im Judentum hatte diese letzte Posaune eine bestimmte symbolische Bedeutung. It symbolized the final resurrection and restoration of Israel. Und zwar symbolisierte dieser letzte Posaunenton die endgültige Auferstehung und Wiederherstellung Israels. And Paul picks up this Jewish concept of resurrection with the sound of the trumpet. Und Paulus greift hier diese jüdische Vorstellung dieser letzten Posaune auf. The trumpet shall sound, the dead shall be raised incorruptible. Und dieser Posaunenton wird ertönen und dann werden die Toten unverweslich aufstehen. So Paul writes about the last trump. Wenn Paulus über die letzte Posaune hier schreibt, he's not saying anything about the timing of the rapture. Dann sagt er hier aber nichts in diesem Zusammenhang über den Zeitpunkt der Entrückung. He only tells us that the rapture will fulfill the Feast of Trumpets. Er sagt uns hier nur, dass die Entrückung dieses Fest der Posaunen erfüllen wird. But there is a hint of the timing of the rapture. Aber es gibt doch einen kleinen Hinweis auf den Zeitpunkt der Entrückung. Again, in 1 Corinthians he's been connecting the program of Jesus with the Jewish festivals. Denn wir haben ja gesehen, dass er im ganzen 1. Korintherbrief Jesus mit den jüdischen Festen verknüpft. In 3 Moses chapter 23. Und im 3. Buch Mose im 23. Kapitel Moses gives an outline of the seven holy seasons. Beschreibt Moses diese sieben heiligen Festzeiten. The purpose is not to give us the details of each feast. Und die Absicht besteht hier nicht darin, Details dieser einzelnen Feste zu beschreiben. Most of the details are found outside that chapter. Denn die meisten Details über die Feste stehen gar nicht in diesem Kapitel. He only spends one verse on the Passover. Und es steht nur ein Vers über das Passafest darin. Because he deals with the details elsewhere. Denn Mose befasst sich mit den Details an anderer Stelle. The purpose of chapter 23 is to give us the chronological sequence of how they ought to be observed. Und die Absicht von 3. Mose 23 besteht darin, die chronologische Reihenfolge, in der diese Feste gefeiert werden sollen, festzulegen. There are seven altogether. Und es gab insgesamt sieben. But they're grouped in two different cycles. Aber sie werden in zwei verschiedene Zyklen hineingruppiert. The first cycle contains the first four. Der erste Zyklus umfasst die ersten vier. It comes in the spring. Und zwar finden die im Frühling statt. The first four come close together. Und diese ersten vier Feste folgen kurz aufeinander. Within about 50 days of each other. Und zwar innerhalb von 50 Tagen. And these first four are fulfilled by the program of the first coming. Und diese ersten vier Feste wurden während des ersten Kommens Jesu erfüllt. So Passover is fulfilled by the death of the Messiah. Denn das Passafest hat sich erfüllt durch den Tod des Messias. The Feast of Unleavened Bread by the offering of his sinless blood. Das Fest der ungesäuerten Brote durch die Opferung seines Blutes. The Feast of First Fruits by his resurrection. Das Fest der Erstlingsfrüchte durch seine Auferstehung. The Feast of Weeks by the birthday of the church. Und das Wochenfest durch die Entstehung der Gemeinde. The second cycle contains the last three. Und der zweite Zyklus umfasst die letzten drei Feste. They too come close together. Und auch sie liegen folgen kurz aufeinander. Within about 2 weeks of each other. Und zwar innerhalb von 2 Wochen. The last three are to be fulfilled by the program of the second coming. Und diese letzten drei Feste werden dann beim zweiten Kommen Jesu erfüllt. The order are as follows. Und sie werden in folgender Reihenfolge erfüllt. The Feast of Trumpets. Das Fest der Posaunen. The Day of Atonement. Der Versöhnungstag. The Feast of Tabernacles. Das Laubhüttenfest. Now the Day of Atonement was a day of national atonement for Israel. Der große Versöhnungstag war ein Tag der nationalen Versöhnung in Israel. Following a day of affliction. Und darauf folgte dann ein Tag des Leides oder der, ja, der Trübsal. The word affliction is one of the key names for the tribulation in the Old Testament. Das Wort Leid oder Trübsal in diesem Zusammenhang ist eines der Schlüsselworte für die Trübsalszeit im Alten Testament. And so the day of atonement was filled by the tribulation. Und deshalb wird das, der Versöhnungstag durch die Trübsalszeit erfüllt. And Israel's national salvation at the end of it. Und am Ende erfolgt dann Israels nationale Errettung. The Feast of Tabernacles is fulfilled by the Messianic Kingdom. Und das Laubhüttenfest wird im messianischen Reich erfüllt. But before the Day of Atonement and Tabernacles, you have the Feast of Trumpets. Aber vor dem Versöhnungstag und vor dem Laubhüttenfest gibt es das Fest der Posaunen. And the Feast of Trumpets is fulfilled by the rapture of the church. Und das Fest der Posaunen erfüllt sich durch die Entrückung der Gemeinde. So just as trumpets precedes the Day of Atonement. Und so wie das wie diese Posaunen vor dem Versöhnungstag erschallen. The rapture precedes the tribulation. So wird auch die Entrückung vor der Trübsal liegen. Because they're fulfilled in the order in which they fall. Denn die Feste haben sich ja in der Reihenfolge, in der sie auch stattfinden, erfüllt. So again, primarily it says nothing about the timing of the rapture. Und so wird uns hier auch zunächst nichts über den Zeitpunkt der Entrückung gesagt. The point of the passage is that the rapture fulfilled the Feast of Trumpets. Sondern hier im 1. Korinther 15 ist es wichtig festzustellen, dass das Fest der Posaunen durch die Entrückung erfüllt wird. But if there's any hint about the timing, the hint is pre-tribulation. Aber wenn es einen kleinen Hinweis gibt auf den Zeitpunkt, dann wird dann liegt der vor der Trübsalzeit. Ja, wir sind am Ende angekommen. Da war relativ viel drin, deswegen war es mir auch wichtig, einige Notizen zu machen, die wir jetzt noch kurz nochmal durchgehen. Also er bespricht nochmal die Modelle, die es so gibt. Und da ist es bei vielen vertreten, dass man sagt, die siebte Posaune, ja, das muss ja dann die siebte Posaune der Posaunengerichte der Offenbarung sein. Also in der Mitte der Drangsalzeit und einige verlegen sogar ans Ende der Drangsalzeit. Aber Paulus spricht also nicht von irgendeiner letzten Posaune, er benennt sie die bestimmte letzte Posaune. Er unterstellt also, dass die Leser wissen, wovon er spricht. Die Offenbarung war zu dem Zeit aber noch nicht geschrieben. Jetzt weiß ich, dass einige argumentieren, ja, das kann ja kein Problem sein, Gott weiß ja alles im Voraus und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber bitte nochmal, wenn Paulus der Gemeinde von Korinth einen Brief schreibt und er schreibt da rein, er schreibt den Korinthern, dass es um die letzte Posaune geht, dann erwartet er, dass Korinth weiß, was denn die letzte Posaune ist. Und sind nicht unbedingt auf das Buch der Offenbarung angewiesen, was erst 30 Jahre später erscheint. Ja, das müssen wir einfach mal klar und logisch angehen, das Thema. Und dann wissen wir, dass mit der letzten Posaune einfach nicht die siebte Posaune der Offenbarung gemeint sein kann, denn die war einfach noch nicht offenbart an dieser Stelle. Er geht auf was anderes ein. Er zeigt uns, dass im gesamten Korintherbrief Paulus die Feste, die sich durch Jesus Christus schon erfüllt haben, genannt werden. In 1. Korinther 5, 6 bis 7 verbindet Paulus also Jesus Christus mit dem Passafest. In 1. Korinther 5, 8 verbindet Paulus Jesus Christus mit dem Fest der ungesäuerten Brote. In den Kapiteln 11 bis 14 verbindet Paulus Jesus Christus mit dem Kommen des Heiligen Geistes, dem Pfingstfest. Und in 1. Korinther 15, 20 bis 23 verbindet Paulus Jesus Christus mit dem Fest der Erstlingsfrüchte. Ja, diese Feste sind durch Jesus Christus erfüllt worden. Passafest ist natürlich die Kreuzigung, das Opfer, Fest der ungesäuerten Brote. Da ist sein Blut geopfert worden, also bei den ungesäuerten Brote geht es ja darum, sein Leben lang möglichst sündfrei zu leben, und das hat der Jesus ja getan. Das Pfingstfest ist das Kommen des Heiligen Geistes, ja, und wir haben Fest der Erstlingsfrüchte, das ist die Auferstehung. Insofern haben wir also die vier Feste, die schon erfüllt sind, alle im Korintherbrief genannt. Und jetzt bezieht er sich in 1. Korinther 15, 52 eben mit dem letzten, mit der letzten Posaune auf das Posaunenfest, das nächste Fest, was erfüllt werden muss. Ja? Und bei diesem Posaunenfest werden also 99 unterschiedlich lange Töne geblasen, und dann kommt der 100. Ton, und der wird so lang geblasen, wie der Bläser Luft hat. Und das ist eben die große oder die letzte Posaune, so wird sie bei den Juden genannt. Ja? Und Das symbolisiert bei den Juden eben die Auferstehung und die Wiederherstellung Israels. Es gibt aber noch ein paar weitere Hinweise. Achso, nochmal kurz die Übersicht der Feste. Also, wir haben zwei Zyklen, die durch einen längeren Zeitraum getrennt sind. Wir haben das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrüchte und Pfingsten. Ja, das ist innerhalb von 50 Tagen, die ersten drei Feste sehr kurz und dann 50 Tage Pause bis Pfingsten. Und so war es ja auch in der Realität. Da lagen 50 Tage dazwischen, bis der Heilige Geist kam. Dann ist eine lange Pause, ja, bis zum siebten Monat im Herbst. Und dann kommen die drei übrigen Feste, Posaunenfest, Versöhnungstag und Laubhüttenfest. Und das Posaunenfest symbolisiert eben die Auferstehung, in dem Fall die Entrückung der Gemeinde. Und dann gibt es den Versöhnungstag, der eben unmittelbar mit der Trübsal dann auch zusammenhängt. Und dann gibt es das Laubhüttenfest, was eben das tausendjährige Reich symbolisiert. Also das nächste Fest, was erfüllt werden muss, ist das Posaunenfest. Und das liegt vor dem Versöhnungstag und der Trübsal. Das war der Hinweis, den Dr. Fruchtenbaum hier noch gegeben hat. Es mag sich jeder seine eigene Meinung bilden. Für mich steht fest, dass Paulus in keinem Fall die siebte Posaune der Offenbarung gemeint hat, zumal auch andere Gründe für eine klare Vorentrückung sprechen. Für mich steht aber auch fest, dass die Darlegungen anderer Bibellehrer, die das zum Beispiel mit den Posaunen beim Stiftshüttenbau oder Posaunen beim römischen Heer in Verbindung bringen, hier sicherlich nicht recht haben. Denn es geht tatsächlich um Dinge, ja, um Feste, die erfüllt werden durch Jesus Christus. Und dort ist das nächste Fest eben das Posaunenfest. Und das hatte meines Erachtens Paulus dann auch klar im Sinn, so wie Dr. Fruchtenbaum das hier auch beschrieben hat. Gott befohlen.